Constable Clive Barnett ist mein Name. Kriminalpolizei Scotland Yard, zurzeit auf Austauschlehrgang der Kriminalpolizei in Denton zugeteilt. Was Sie dort hören, ist ein Polizeiboot, das mit dem Schleppnetz den Waldsee bei Denton nach der Leiche von Tracy Uphill absucht, der 8 Jahre alten Tochter einer fleißig ein gewisses Gewerbe betreibenden jungen Frau. Tochter Tracy war am Sonntagnachmittag im Kindergottesdienst gewesen. Die Mutter hatte sie nicht wie sonst abholen können, weil ein Sonntagsfreund sich verspätet und sie aufgehalten hatte. Das Kind kam nicht nach Hause, die Mutter alarmierte die Polizei. Die Suche nach dem verschwundenen Mädchen leitet Inspektor Jack Frost, mein derzeitiger Chef. Nicht allzu angesehen bei seinen Kollegen, einigen jedenfalls. Aber auf seine eigene, unorthodoxe Art macht er Fortschritte in dem Fall. Fest steht bisher, dass der Sonntagsfreund, Farnham mit Namen, sich nicht wie üblich nach dem Besuch bei Mrs. Uphill mit dem nächsten Zug wieder in seinen benachbarten Wohnort begeben hatte. Andererseits fand sich in Tracys Zimmer, in einem Kinderbuch versteckt, eine zerrissene Nacktaufnahme eines sehr reizvollen Mädchens, wie sich herausstellte, einer Freundin von Tracy, der frühreifen 12-jährigen Audrey Harding. Audrey, befragt, gab zu, dass sie Tracy nach dem Kindergottesdienst ein Stück durch den Wald an den See mitgenommen, dann aber allein gelassen habe, da sie einen Freund treffen wollte. Hat nun die 8-jährige, von der Dunkelheit überrascht, den Heimweg nicht mehr gefunden? Und schließlich prophezeit eine verrückte alte Hellseherin, Martha Wendell, der Polizei und aller Welt, dass im Wald am See eine Leiche gefunden werde. Spät gestern Abend fanden wir hier einen Wollschal von Tracy. Seit dem Morgengrauen ist die Suche wieder in vollem Gang. Und jetzt fängt es auch noch an zu schneien. Und der Wind bläst bitterkalt. Das kann auch nur mir passieren. Ausgerechnet heute dieses Hundewetter. Die armen Teufel in den Booten. Inspektor Kall an meiner Stelle, der hätte Sonne, Rotkehlchen, Reihe und Schmetterlinge auf der Szene gehabt. Moin, Inspektor! Oh, verdammt, auch das Inspektor, noch. Inspektor, hier sind Sie also, na? Ja. Schon was gefunden? Barnett, das ist Sandy Lane, Chefreporter unseres Denton-Echo. Hallo? Sandy, das ist Constable Clive Barnett aus London. Ja. Allmählich müsste sie ja an die Oberfläche kommen, wenn sie drin ist. Was, Inspektor? Ja, wenn sie drin ist, ja. Na, das möchte ich ja doch hoffen, nicht? Nicht, dass ich so früh umsonst hier rausgekommen bin. Hallo? Da. Hä? Da. Da haben Sie doch was rausgezogen, wie es scheint. Das muss ich sehen. Es ist nur ein Stück Treibholz und hoffentlich fällt er ins Wasser. Ich kann den Kerl nicht ausstehen. Hey! Constable Jordan, sagen Sie, was ist das für eine Hütte da drüben? Die gehört dem Jugendclub, Sir. Wird nur im Sommer benutzt. Ist die schon durchsucht? Ja, gestern Abend schon, Sir. Wir haben uns den Schlüssel vom Clubsekretär geholt. Da ist nichts. Oh, meine Nase juckt. Na, dann gehen wir noch mal hin. Aha. Ja, die Tür ist doch aufgebrochen worden. Ja, komisch. Gestern Abend war alles in Ordnung, Sir. Hier klemmt was. Helfen Sie doch mal mit, Jordan. Ja. Oh, Mutter Gottes. Haben Sie was gefunden? Ja. Eine feine Schlagzeile. Hellseherin Vorhersage trifft ein. Leiche gefunden. Nur war es eine falsche Leiche. Nicht das Kind, sondern der alte Sam, der Herumtreiber, der gestern Nachmittag auf der Station so beharrlich sein Pfund zurückverlangt hatte. Erfroren. Ach, jetzt bringen Sie das Schleppnetz ein. Im See ist sie nicht, Sir! Naja, dann wissen wir wenigstens das. Kommen Sie, Barnett, die Suche geht weiter. Sims! Ich schicke die Ambulanz! Ja, Sir! Hallo? Jemand da? Großes Haus, wie? Zwar früher das Pfarrhaus, aber wer will in so einem Kasten noch wohnen? Jetzt wird's nur noch für Bibelstunden und Zusammenkünfte benutzt und für den Kindergottesdienst. Wer ist denn da? Was gibt's? Sind Sie Mr. Barrow, der Hausmeister? Ja. Polizei. Wir kommen wegen des Falls Tracy Uphill. Ja. Böse Sache, ja. Ja, so ein hübsches kleines Mädchen, nicht wahr? Könnt's nicht sagen, Sir. Doch, sehr hübsch und schlägt der Mutter nach. Mrs. Uphill werden Sie doch kennen. Ich kenne nur Ihren Ruf. Das habe ich auch gemeint. Tja, wir möchten uns hier gern mal umsehen. Na, hier ist sie bestimmt nicht. Nein? Bestimmt nicht. Außerdem habe ich mich selbst schon umgesehen. Na, einer allein schafft das ja gar nicht in diesem Riesending. Aber im Augenblick bin ich beschäftigt. Kommen Sie später wieder. Ja, wir brauchen Sie nicht. Machen Sie ruhig mit Ihrer Arbeit weiter und keine Sorge, wir klauen weder Bibel noch Gesangbücher. Fräulein, riechen Sie mal. Bitte? Na, hier war jemand. Vor gar nicht langer Zeit. Billige Zigaretten sind das. Das ist ja stockdunkel. Au! Machen Sie doch mal Licht. Das wird auch nicht funktionieren, Sir. Oh! Ach, guter Gott! Wie viel Watt sind denn das? Das ist ja direkt Flutlicht. Aber was ich da sehe, das gefällt mir gar nicht, Barnard. So? Gar nicht. Was er da sah, war eine alte, verbeulte, riesige Seekiste, gegen die Wand gerückt und ausgerüstet mit einem brandneuen, blitzenden Messingvorhängeschloss. Vielleicht passt einer von meinen Schlüsseln. Nanu, alte Gesangbücher. Hängt da Schloss und Riegel? Ja, richtig. Graben wir doch mal weiter. Bücher, Bücher, ganze Jahrgänge von alten Knabenzeitschriften, sauber gebunden. Ja, das wird heute schon ganz gut bezahlt. Ob der die vermissen würde? Und weitere Schätze der Art auf großer Fahrt, die Koralleninsel, Indianerhäuptling, rote Feder, dann darunter... Pornobücher. Und was für welche? So, auch das mal raus. Und schließlich... auf dem Boden der Kiste ein großer Umschlag. Mit allem nach den Glanzstücken von Hausmeister Barrows Fotokunst, einschließlich Aufnahmen einer wohlentwickelten 12-jährigen Audrey Harding, aufreizend nach hinten gegen die Wand gelehnt auf der drapierten Seekiste sitzend. Nur hier samt Kopf. Ich hab sowas erwartet. Was machen wir jetzt? Das legen wir jetzt alles fein säuberlich an seinen Platz zurück und verlieren kein Wort drüber. Das geht uns nichts an. Was wir suchen, ist ein vermisstes Kind und der Dreck hier interessiert uns nicht. Wenn ich mal Zeit habe, da klopfe ich mit dem Hausmeister schon vor. Na. Natürlich, eine Frau am Steuer. Das war eine Frau in dem roten Mini, die uns unbedingt überholen musste. Haben Sie die erkannt? Nein. Das war Mrs. Uphill. Was? Ja. Warum die Eile, möchte ich wissen. Ob jemand so dringend ihre Liebesdienste benötigt? Am Market Square sahen wir den roten Mini wieder. Und Joan Uphill. Sie ging die Stufen zur Bank hinauf. Halten Sie mal an, Barnard. Mich plagt die Neugier. Wir brauchten nur kurz zu warten. Mit einer großen Plastiktüte, die sie fest an sich drückte, erschien sie bald wieder, setzte sich in ihren Mini und fuhr Richtung nach Hause ab. Frost rannte in die Bank und kam gleich wieder zurück. 500 Pfund in 1-Pfund-Scheinen hat die sich geholt. Naja, vielleicht will sie Werbegeschenke für ihre Kunden kaufen. Ich tippe wirklich eher drauf, dass sie eine Lösegeldforderung bekommen hat. Setzen Sie mich am Büro ab und fahren Sie zu ihr. Ich bin klatschnass. Inspektor Frost? Ja, Bill, was gibt's? Mr. Mallet möchte Sie dringend sprechen. Was habe ich jetzt wieder vergessen? Die Einsatzbesprechung. Großer Gott. Die sollten Sie doch halten, nicht? Ja, ja, jetzt erinnere ich mich, ja. Und der Chef ist also sauer. Stinksauer. Noch dazu ist der Chief Constable plötzlich erschienen. Es ging drunter und drüber. Oje, oje, oje. Sergeant Wells? Ah, ja. Ja, Sir, gerade gekommen. Ja, Sir. Ob Inspektor Frost die Güte haben könnte, ein paar Minuten seiner wertvollen Zeit für Kommissar Malle zu erübrigen? Mhm. Ich sollte mir ja meinen Orden umhängen, einen aktenkundigen Helden an die Luft zu setzen. Das könnte er dann nicht riskieren. Hör zu, Mickey, hier ist er. Ei, ei, ei, wer kommt denn da? Ja, unser Freund kleiner Mädchen, Sir, Mr. Mickey Hoskins. Der Schelm hat sich seit Sonntag vor uns versteckt. Was soll das? Sie haben kein Recht, mich festzuhalten. Ich kenne die Vorschriften. Ach, dann erzählen Sie sie mir doch mal, Mickey. Ich vergesse sie immer wieder. Bringen Sie ihn ins Verhörzimmer, Sims. Ja, Sir. Ich muss mir nur schnell eine Abreibung vom Chef geben lassen. Dann bin ich gleich wieder da. So, also. Worüber wollte ich denn mit Ihnen plaudern, ja? Richtig, Tracy Uphill. Wer ist das? Moment. Wir haben da ein Foto. Ja, hier bitte. Und Sie schreiben mit, Sims? Ja, Sir. Gut. Also, was haben Sie mir zu sagen? Ich? Was soll ich Ihnen sagen? Ein kleines Mädchen. Ein hübsches kleines Mädchen. Sieht sie denn wirklich so aus wie auf diesem Foto? Ach, was weiß ich. Ich habe sie noch nie gesehen. Wie war das? Sims, schreiben Sie. Er sagt, er hat sie noch nie gesehen. Hat sie noch nie gesehen. Ja. Und Sie setzen ja nachher Ihre Unterschrift drunter, Mickey, ne? Nicht, dass jemand sagen kann, ich hätte Ihnen eine Falle gestellt. Ach, zum Teufel, gesehen habe ich sie vielleicht. Wir sind ja keine Großstadt. Gesehen vielleicht, beschwören kann ich das nicht. Wann soll ich sie denn gesehen haben? Am Sonntagnachmittag zum Beispiel? Nein. Was haben Sie denn da an der Hand? Zeigen Sie mal. Aua! Eine Brandwunde, ach. Also Sonntagnachmittag und da haben Sie sie belästigt. Hören Sie auf, ich habe sie nicht gesehen am Sonntag. Sie können auch leiser lügen, Mickey. Und jetzt raus damit, komm. Ich habe nicht gedacht, dass sie dagegen ist. Ich meine, viele sind ja nicht dagegen. Viele haben sogar gern. Also, da hat sie allein gesessen in der Reihe. So irgendwie einladend. Dann habe ich mich eben neben sie gesetzt. Und das war wo? Im Century Kino in Lexton. Davon reden wir doch, oder? Ja, natürlich. Inspektor? Ja? Ich muss Ihnen was sagen. Okay. Augenblick, Micke, ja? Sie entschuldigen mich. Einen Moment. Ach, ja. Was ist? Über den Vorfall haben wir eine Meldung, Sir. Century Kino. Unsittliche Belästigung, 30-jährige Frau. Sie hat geschrien und der Mann hat sie daraufhin ins Gesicht geschlagen und ihr die Nase gebrochen. Ist dann unerkannt entkommen. Hoskins spricht nicht von Tracy Uphill. Ach so, das ist gut. Also, Mickey, nun mal weiter im Text. Warum haben Sie sie geschlagen und ihr die Nase gebrochen? Meine Hand, das war sie, mit ihrer Zigarette. Ich musste mich wehren, sonst wäre ich nicht losgekommen. Sie hat die Beine zusammengeklemmt, um mich festzuhalten. Ach, was für eine traurige Geschichte. Aber die Gute war doch 30 Jahre alt und Sie sind doch sonst auf jüngere Beine spezialisiert, Mickey. Es waren Jugendliche verboten, Film. Ja, nun ja, wie Sie wollen. Sims hat Ihre Erklärung ja mitgeschrieben. Ah, aber halt, halt! Inspektor. Bitte? Tracy Uphill ist doch das Mädchen, das vermisst wird. 8 Jahre alt. Ach, Sie haben doch nicht gedacht, ich hätte mit ihr? Nein, Mickey, wie käme ich denn darauf? Nur höflichkeitshalber wollte ich danach gefragt haben. Sonst hätten Sie mir es womöglich noch übel genommen. Sie wollten mich sprechen, Inspektor? Ja, Hamilton. Also, erstens, Mickey Hoskins können Sie streichen von der Liste, der hat nichts damit zu tun. Und zweitens, Barnett war eben bei Mrs. Uphill. Ja. Und die wird erpresst, sie soll Lösegeld zahlen. Was? Naja, sie wollte erst nicht raus mit der Sprache, aber Barnett hat sie dazu gebracht. Ist eben doch mehr an diesem Jungen dran als nur sein sehr farbenfroher Anzug. Lesen Sie mal vor, Barnett. Ihre Tochter Tracy befindet sich bei mir. Wenn Sie sie wiederhaben wollen, halten Sie 500 Pfund in Einsand parat und warten Sie auf telefonische Weisung. Wenn Sie die Polizei verständigen, bringe ich Tracy um. Das ist vom Postamt Denton, 18:15, gestern Abend. Und nun bringen Sie den Wisch ins Labor. Es kommt sowieso nicht mehr dabei heraus als eine 20-seitige Expertise, wer den Baum umgelegt hat, aus dem das Papier gemacht ist und wie sich die Kugelschreiberflüssigkeit chemisch zusammensetzt. Und all das muss man dann auch noch lesen. Aber bitte, wir halten uns an die Regeln. Herein. Oh, Sir. Ich höre eben durch Zufall, dass Mrs. Uphill eine Lösegeldforderung bekommen hat. Ganz recht, Sir. Gerade wollte ich zu Ihnen. Hier, bitte. Das sollten Sie besser mal gleich ins Labor geben. Das ist eine sehr gute Idee, Sir. Bringen Sie den Brief gleich ins Labor, Barnett. Und hier habe ich die Akte über den Taschenrechnerraub aus Inspektor Kalls Büro geholt. An dem Fall liegt mir dringend. Danke vielmals, Sir. Danke. Ja, wo haben wir denn? Na, hier noch einen Platz. Mach doch. Wie geht's denn dem Inspektor Kall? Er macht Fortschritte. So, hier. Was haben Sie mit Mrs. Uphill vor? Ja, ich werde Ihr Telefon überwachen lassen. Es mag vielleicht etwas peinlich sein für die Kundschaft. Ich dachte schon, sollten wir vielleicht ein vertrauliches Rundschreiben hier im Haus zirkulieren lassen? Das sind dumme Späße, Frost. Jawohl, Sir. Was wissen wir über Martha Wendell? Diese alte Schraube. Nein, ich meine, sie wohnt in einem alten Cottage am Waldrand. Sie sieht hell und schickt uns bei jeder Gelegenheit kindische Botschaften ihrer Geister. Ja, sie hat ja wohl gesagt, dass wir im Wald eine Leiche finden. Und heute ist im Wald eine Leiche gefunden worden. Der Chief Constable meint, vielleicht kann sie auch zum Fall Tracy Uphill etwas beitragen. Sie glauben aber nicht an diesen Unsinn, Sir. Es gibt Fälle, Frost, in denen man Hellseher, oder wie Sie sie nennen wollen, zugezogen hat. Und manchmal doch mit Erfolg, wie ich höre. Schaden kann es auf keinen Fall. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Ein aufgeblasener Schwachkopf. Ne? Ich meine, sind wir nur Polizei oder eine parapsychologische Experimentierstation? Ach so, oh. Barnett, Sie haben nichts gehört. Unsere Vorgesetzten sind über alle Kritik erhaben. Also, Arthur, schicken Sie jemanden zu Mrs. Uphill wegen des Telefons. Aber passen Sie auf, dass er keine 10 Pfund in der Tasche hat. Okay, Jack. So, Barnett und wir essen schnell noch einen Bissen. Und dann besuchen wir die geistersehende Martha Wendell in ihrem Hexenhaus. Hm? Wer ist da? Polizei! Mrs. Wendell, machen Sie bitte auf! Kommen Sie ein. Ich hab's hier erwartet. Der ätzende Gestank, der uns entgegenschlug, war überwältigend. Man musste sich festhalten. Ja. Herr im Himmel! Na, wie viele Katzen haben Sie denn hier im Haus, Mrs. Wendell? Dutzende waren es. Schmutzige, räudige, sich schamlos balgende Biester. Die Unberührbaren der Katzenunterwelt. Bei mir sind alle Katzen willkommen. Bitte setzen Sie sich. Ja, danke, Ada. Na, ab mit dir, du Mistvieh. Die sind alle meine Freunde. Bitte nehmen Sie Rücksicht. Ja, ich will mich bemühen. Ihre Geister werden Ihnen ja wohl gesagt haben, warum wir hier sind, Mrs. Wendell. Miss Wendell. Oh, Verzeihung. Miss Wendell. Ja, also wegen des verschwundenen Mädchens, Tracy Uphill. Ich habe sie nicht gesehen. Das habe ich gestern schon Ihren Leuten gesagt. Ja, aber es kommen doch manchmal Kinder hierher. Ja, werfen Steine, schreien Beleidigung, verschrecken meine Katzen. Tja, und nun ist der Gedanke aufgetaucht, dass Sie uns vielleicht helfen könnten. Miss Wendell, Sie verfügen ja über gewisse Nun ja, also übersinnliche Fähigkeiten, wenn ich recht unterrichtet bin. Das wissen Sie doch. Sie haben den Mann gefunden, wie ich vorher gesagt habe. Und woher wissen Sie, dass wir ihn gefunden haben? Der Reporter vom Denton Echo war hier, aber ich sehe, ja? Im Wald, ich sehe mehr Tod, ein Grab. Wo, Miss Wendell, wo ist das Grab? Was hat sie denn? Ich glaube, sie ist in Trance. Aha. Miss Wendell? Fassen Sie sie nicht an, das soll man nicht. Ach so. Erde, so kalt. Unter dem Schnee, so kalt. Ich sehe Gebeine. Alte Gebeine. Grab. Begraben. Und wo ist sie begraben? Begraben. Wald. Bruch. Hasenbruch. Was hat sie gesagt? Ja, weiß nicht. Hasenbruch. Habe ich verstanden. Gibt es das? Ja, ja, da ist eine Stelle, die so genannt wird. Ich weiß nicht warum. Da gibt es weder Hasen noch Bruch. Naja, also hoffen wir, Miss Wendell, wir finden Tracy dort nicht begraben. Sonst könnten Sie sich sehr bald selbst sehr hell sehen, aber im dunklen Gefängnis. Nein, nein, ich kann nur sagen, an solche blödsinnigen Geisterbotschaften glaube ich niemals. Und wenn Tracy im Hasenbruch liegt, dann hat Martha Wendell sie dorthin befördert. Zentrale an Inspektor Frost. Bitte kommen. Hier, Frost. Zentrale kommen. Der Kidnapper hat Mrs. Abel angerufen. Bitte kommen. Wir sind in 5 Minuten zurück. Ende. Ja? Haben Sie meinen Brief bekommen? Wo ist Tracy? Eins nach dem anderen. Haben Sie sich das Geld beschafft? Ja, alles bereit. Zum Donnerwetter, das ist so leise. Hören Sie doch zu. Mit niemandem, ich schwöre es. Sehr vernünftig. Jetzt hören Sie gut zu. Ist Tracy heil und gesund? Bisher ja. Wie lang noch hängt von Ihnen ab? Was soll ich tun? Sie sollen... Hallo? Hallo? Das ist alles. Ja, was ist da passiert? Ist der unterbrochen worden, oder? Ich drehe nochmal zurück und stelle den Ton lauter. Sie werden es hören. Ja, wie lang noch hängt von Ihnen ab? Was soll ich tun? Sie sollen... Hallo? Dann nochmal. Was soll ich tun? Sie sollen... Hallo? Hallo? Da, die Sirene. Haben Sie gehört? Einer unserer Wagen muss an der Telefonzelle vorbeigefahren sein. Und der Anrufer hat wohl gedacht, es gelte ihm und ist auf und davon. Ja, verdammt nochmal. Immer zur falschen Zeit und an der falschen Stelle, die Burschen. Oh, Sir? Mann, weiß man schon, von woher der Anruf kam? Ja, Sir. Aus einer Telefonzelle an der Eastern Avenue. Charlie Alpha war in der Gegend. Ich habe durchgefunkt, sie sollen die Verfolgung aufnehmen. Aber der Mann war natürlich schon untergetaucht. Ja, dann war es bestimmt doch Charlie Alpha, der ihn verscheucht hat. Haben Sie angeordnet, dass die Zelle unter Beobachtung gehalten wird, Hanlon? Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er es nochmal von derselben aus versucht. Das kann man nie wissen. Also ich würde so... Ja, Verzeihung. Ich wollte nur hören, was Sie bei Martha Wendell ausgerichtet haben. Es war ganz interessant. Doch, Ihre 100 Katzen haben sich über uns ergossen, sozusagen wörtlich. Martha Wendell hat sich in Trance begeben und den Geisterstimmen zufolge liegt Tracy im Hasenbruch begraben. Was, im Hasenbruch? Das muss sofort ausgehoben werden. Schnellstens organisieren Sie Spaten, Spitzhacken, Leute, was nötig ist. Das muss ich gleich dem Chief Constable sagen. Idiot. Okay, Arthur, Sie haben ihn gehört. Organisieren Sie Spaten, Spitzhacken, Leute, was nötig ist. Abfahrt in 10 Minuten, ich komme mit. Okay. Herein. Eine Tasse Tee, Inspektor? Ach, danke, Constable. Danke, das ist sehr freundlich. Bitte. Gerne geschehen. Ach, bleiben Sie doch noch einen Augenblick, ja? Machen Sie die Tür zu. Ja, Sir. Setzen Sie sich, bitte. Danke. Zigarette? Danke, Sir, ich rauche nicht. Oh, das ist sehr lobenswert. Sie sind also Stringer, nicht wahr? Constable Derek Stringer. Ja, ja, Sir. Ja. Mal ganz ehrlich, Stringer, wie viel Geld haben Sie sich so summa summarum zusammengeklaut? Sir! Ja, Sie können mich ruhig für unfähig oder vertrottelt halten, aber mit simplen Fällen, da nehme ich's doch noch auf. Wie mit dem zum Beispiel, wer immer Geld aus meiner Schreibtischschublade verschwinden lässt. Ne? Geld, das jedes Mal fehlt, wenn Sie mit Tee hier waren. Sir, solche Anschuldigungen kann ich mir nicht gefallen lassen. Das muss ich weitergeben. Bedauere. Da geblieben und setzen Sie sich. Gut. Wenn Sie es offiziell wollen, dann gehen wir zum Kommissar und ich bitte ihn, Ihre Taschen durchsuchen zu lassen. Ich habe die Scheine nämlich markiert. Hier, so, sehen Sie? Sie können sie sogar vergleichen. Und nicht nur mit mir haben Sie das gemacht, mein Junge, habe ich recht? Hätte der alte Sam vorgestern noch seinen Pfundschein gehabt, wer weiß, vielleicht hätte er ein Nachtquartier gefunden und wäre noch am Leben. Aber so, wie es war, ist er erfroren. Und zu Tode gesoffen oder zu Tode gefroren, das macht ja höchstens einen kleinen Zeitunterschied. Also sein Tod braucht Ihr Gewissen nicht allzu sehr zu belasten. Aber ich hoffe, Sie fühlen sich so erbärmlich wie ich über die Tatsache, dass er wusste, er war von einem Polizisten bestohlen worden. Und dass wir ihn, als er sich beschweren kam, auch noch beschimpft und zum Teufel gejagt haben. Und was jetzt, Sir? Das ist Ihre Sache, Stringer. Sie haben auch Schulden im Wettbüro, ich weiß. Auch Ihre Sache. Wenn Sie glauben, Sie können es verantworten, weiter bei der Polizei zu bleiben, bitte. Mir persönlich wäre wohler, wenn Sie um Ihre Entlassung eingeben. Aber das müssen Sie selbst entscheiden. Frost! Ja, ich komme! Na, Jordan, mal nicht so zaghaft. Eine Leiche beißt nicht. Das ist mehr die Idee, Sir. Ja. Wem sagen Sie das? Sie wissen gar nicht, was für Glück Sie haben. Meine erste Leiche, Inspektor, das war... Inspektor Frost! Ah, verflucht der schon wieder. Nein. Ach, das Denton-Echo persönlich. Ja, ein guter Reporter lässt sich nichts entgehen, was, Andy? Hab gehört, Sie graben nach einer weiteren Leiche. Das ist ganz falsch, mein Freund. Das hier ist eine Polizeiparzelle und wir graben gerade eine Miete für die Kantinenkartoffeln. Von wem haben Sie es gehört? Ah, ich habe so meine Quellen. Können Sie morgen mal in der Redaktion vorbeikommen, Inspektor? Da steht mit unseren besten Festtagswünschen eine kleine Weihnachtsflasche. Aber nicht zu klein, wenn ich bitten darf. Angemessen. Inspektor, hier sind Spuren. Da hat jemand in letzter Zeit herumgegraben. Da ist was. Was? Ja, dann mal Vorsicht und langsam. Ist es das Mädchen? Nein, nur Knochen. Wo? Geben Sie mir mal den Spaten. Vorsicht. Was, nur Knochen? Sagen Sie? Ja, Mann, das ist ja ein komplettes menschliches Skelett. Verdammt, das hat uns noch gefehlt. Moment mal. Ein Skelett. Und irgendwas ist hier ans Handgelenk angekettet. Schwer loszubringen. Na? Eine kleine Kassette oder was ist das? Zeigen Sie mal einen Moment. Hier steht was drauf. Bennington Bank. Darf ich mal sehen? Tatsächlich. Inspektor, diesmal haben die Geister aber einen Knüller ausgespuckt. Das sind die sterblichen Überreste von Rupert Hawkes. Wetten? Ja, wer zum Teufel soll das sein? Na, vor Ihrer Zeit, teuerster, vor Ihrer Zeit. Chefkassierer der Bennington Bank. Die große Geschichte des Jahres 1951 sollte 25.000 Pfund zur Sicherheit ans Handgelenk gekettet zu einer Zweigstelle bringen und ward nie mehr gesehen. Durchgebrannt, dachte man natürlich. Mann, oh Mann, oh Mann. Und das ist der London Times passiert. 1951. Sandy, wenn Sie nicht hier wären, dann würde ich zuschütten lassen und schwören, dass wir nichts gefunden haben. Die Arbeit, die das machen wird. Ach. Ja, ob das Geld noch in der Kassette ist? Ziemlich verrostet. Ich habe eine kleine Metallsäge dabei. Soll ich mal? Nein. Wir rühren nichts an. Geben Sie durch. Sie sollen den Pathologen, ein volles Laborteam und eine Ambulanz schicken. Sie können auch sagen, es eilt nicht. Der wartet jetzt schon seit 25 Jahren auf uns. Sergeant Hanlon? Aha, okay, danke. Also, Inspektor, ich habe angeordnet, dass es gleich morgen früh weitergeht mit der Suchaktion. Und zwar diesmal im Osten. Ja, ist gut. Und hoffentlich denke ich an die Einsatzbesprechung. Verdammt. Einen anderen Anzug muss ich mir noch beschaffen, sonst geht Mallet in die Luft. Die Katzen der alten Hexe. Oh, die haben ihm den Rest gegeben. Es stinkt. Das kann man wohl sagen. Haben Sie die Überstundenaufstellungen unterschrieben, Jack? Die Überstunden auf... Ja. Großer Gott, liegen die auch bei mir? Ja, schon ein paar Tage. Heute ist letzter Termin. Ja, okay. Ja, ich suche Sie gleich. Ah, Barnett, haben Sie schon von unserem Skelett gehört? Ja, Sir, eben. Wohin ich komme, scheine ich Leichen zu finden. Na gut, dass Sie da sind. Dann springen Sie mal in den Keller und suchen Sie mir die Akte Bennington Bank 1951 heraus. Das wäre doch gelacht, wenn wir so einen kleinen Fall und die Taschenrechnergeschichte, die Mallet so auf der Seele liegt, nicht bis zum Tee hinter uns bringen könnten. Na, und was hat denn das alte Tantchen gesagt? Dass sie ihren Neffen schon fast ein Vierteljahr nicht mehr gesehen hat. Dann hat er also gelogen, das habe ich mir gedacht. Solchen Hosenspannern ist doch nicht zu trauen. Anwesende ausgenommen, natürlich. Psst, Inspektor, das ist Mrs. Uphills Telefon. Stellen Sie es auf Lautsprecher. Ja. Barnett, funken Sie Charlie Alpha, die sollen durchgeben, ob sie jemanden in der Eastern Avenue Zelle sehen. S2346. Psst. Ich bin's wieder, Mrs. Uphills. Ja. Wie geht es, Tracy? Sie quengelt. Nicht sonnigster Laune. Tun Sie, was ich Ihnen sage, dann können Sie sie zurückhaben. Es ist niemand in der Telefonzelle. Ja, verdammt, von wo aus spricht der denn jetzt? Was soll ich denn tun? Stecken Sie das Geld in eine Tragtüte und gehen Sie die Bath Road Richtung Exham bis... Ich nehme mein Auto. Gehen Sie, habe ich gesagt. Und zwar auf der linken Seite. Mhm. Gleich nach dem Antiquitätengeschäft ist eine Telefonzelle. Da warten Sie. Da rufe ich an und gebe Ihnen weitere Weisungen. Ja? Augenblick. Inspektor, die Telefonleute, Sie haben nicht feststellen können, woher der Anruf kam. Das macht nichts, aber die sollen versuchen, alle Gespräche aus der Zelle vor dem Antiquitätengeschäft an der Bath Road mitzukriegen. Sims! Ja? Verbinden Sie mich doch mit Joan Uphill, ja? Hanlon? Ja. Sie dirigieren Charlie Alpha in die Bath Road zu der Zelle. Aber keine Sirene, kein Blaulicht und sollen auf Mrs. Uphill warten. Ja, Mrs. Uphill antwortet nicht, Sir. Verdammt, die kann nicht schon weg sein. Sie soll nichts unternehmen, bis ich mit ihr gesprochen habe. Das war vereinbart. Versuchen Sie es weiter, Sims. Charlie Alpha ist verständigt, Inspektor. Gut, die sollen sich melden, so wie Sie Mrs. Uphill sollte sehen. Sollte man ihr nicht jemanden nachschicken, Sir? Nein, besser nicht. Im Moment, Bath Road ist meilenweit überschaubar. Wir würden ihn nur verscheuchen. Und Charlie Alpha steht ja parat. Wie lange wird sie brauchen, Arthur? Was glauben Sie? 10 Minuten oder eine Viertelstunde? Ja? Moment bitte. Die Zentrale, Sir. Charlie Alpha meldet bisher nichts zu sehen. Die soll nicht so übereifrig sein. Nichts interessiert mich nicht. Danke, Zentrale. Aber was ist denn? Mrs. Uphill müsste längst dort sein. Naja, verschneite Straßen, da kommt man nicht so schnell vorwärts. Zumal in hohen Absätzen. Ach, sie will das Kind zurück. Die läuft barfuß, wenn's nötig ist. Nein, irgendwas stimmt nicht. Sind die Charlie-Alpha-Burschen an der richtigen Zelle? Soll ich fragen lassen? Nein. So dumm können die gar nicht sein. Sims, versuchen Sie es noch mal bei Mrs. Uphill. Charlie Alpha steht in der Bath Road, Inspektor, ja? Ja, warum? Ja, ein Autofahrer hat angerufen. An der Busch Lane, kurz vor der Ecke Basroth, liegt eine bewusstlose Frau. Die Ambulanz ist zwar schon unterwegs, aber wenn Charlie Alpha sich ansehen könnte, was da passiert ist... Als wir ankamen, luden die Ambulanzleute gerade die Bahre ein. Es war Joan Uphill. Bewusstlos, grau im Gesicht, ganz flacher Atem. Wie ist es passiert, Jordan? Was für Verletzungen hat sie? Wir wissen nicht, wie es passiert ist, Sir. Wir haben nichts gesehen. Sie hat eine Wunde am Kopf, aber der Notarzt meint wahrscheinlich kein Schädelbruch. Nur gut, dass der Fahrer dort sie entdeckt hat. Ja, ja. Und was hatte sie bei sich? Nur die Handtasche hier. Oh, kein Geld. Haben Sie nicht irgendwo eine Tragtüte gesehen? Nein, das war alles, Sir. Dann suchen Sie nach der Tragtüte, es ist viel Geld drin. Sie auch, Barnett? Ja, Sir. Sagen Sie, sind Sie der Kavalier am Steuer, Sir? Der Constable hat schon alles notiert. Sie wird mich nicht mehr benötigen. Ja, ja, Moment noch, Sir. Ich bin Kriminalinspektor Frost. Haben Sie gesehen, was vorgefallen ist? Ich habe alles schon angegeben, Inspektor. Ich habe die Frau liegen sehen, habe gemeint Unfall und Fahrerflucht, habe die Polizei angerufen und dann gewartet, bis jemand kam. Aber ich muss jetzt weiter. Ich habe eine Verabredung. Bin sowieso schon zu spät. Haben Sie das alles notiert, Jordan? Ja, Sir. Na ja, dann glaube ich nicht, dass... Keine Tragtüte weit und breit, Sir. Ach. Hören Sie mal, Sie haben auch nicht irgendwo in der Nähe hier eine Tragtüte gesehen, Sir? Nein, lassen Sie mich gehen, ich weiß nichts weiter. Erlauben Sie, dass wir uns kurz mal Ihren Kofferraum ansehen. Mein Kofferraum? Was soll denn das? Ich habe nichts getan, als angehalten, um einen Unfall zu melden. Es wird nicht lange dauern, Sir. Aber hier scheint einiges Geld zu fehlen und sicher ist es Ihnen lieber, wenn wir Sie gleich von der Liste der möglichen Verdächtigen streichen. Das ist ja... verschlossen. Hier, Schlüssel. Danke, Sir. Ja, aber... Eine reine Formalität. Nichts weiter. Sieh mal an. Elektronische Taschenrechner. Dürften ein paar hundert sein. Scheiße. Also, das kann nur mir passieren, sowas. Ich hätte ebenso gut vorbeifahren und die Frau da umkommen lassen können. Aber nein, Sir, das glaube ich Ihnen nicht. Nein. Sie sind doch ein Mann mit Herz. Begleiten Sie den Herrn zur Station Jordan und bitten Sie Sergeant Hanlon, sich freundlicherweise eine Erklärung geben zu lassen. Ja. Wenn man mich sucht, ich bin im Krankenhaus. Danke. Bitteschön. Ich wollte gerade in die Basroth einbiegen. Da weiß ich nur noch, dass ich irgendein Geräusch in der Ecke gehört habe und irgendwas an meinen Kopf geflogen ist. Gottlob sind Sie nicht schwer verletzt, Mrs. Uphill. Sie dürfen morgen wieder nach Hause. Wissen Sie etwas von Tracy? Leider nein, noch nicht. Der Mann, der mich angerufen hat... Das war alles nur ein Trick, oder? Ja, ja, wahrscheinlich. Wissen Sie aber, wir lassen weiter Ihr Telefon überwachen. Miss Appel, hatten Sie Geld in Ihrer Handtasche? Nur ungefähr 20 Pfund. Aber das ist mir egal. Wenn ich nur Tracy wiederbekomme. Das Krankenhaus kenne ich zur Genüge, Barnett. Meine Frau ist hier gestorben. Ja, das Personal war sehr nett zu mir. Es gab keine Besuchszeitvorschrift für mich. Das hieß aber auch, keine Entschuldigung für mich nicht zu kommen. Und das Schlimmste war, es gab nichts mehr, worüber man hätte noch reden können. Es heißt, ich sei an dem Tod meiner Frau zerbrochen. Das meinen alle. Aber Ihnen sage ich es, Barnett. 20 Jahre lang hat die Frau mir das Leben zur Hölle gemacht. Ich habe sie gehasst. Trotzdem, so ein Tod hätte sie. Hätte sie nicht verdient. Es verdient niemand. Tja. Barnett, der Mann, der den Kidnapper spielt, das ist ein Anfänger. Meinen Sie? Der verlangt 500 Pfund, 10-mal so viel hätte sie ihm gegeben. Moment. Jetzt hat der ihre Schlüssel und es ist niemand im Haus. Barnett, wir fahren zur Vicarage Terrace. Los! Wir kamen gerade zurecht, um ihn am Hinterausgang in Empfang zu nehmen. Samt zwei großen Koffern voll Beute. Die Tragtüte mit 500 Pfund in Einserscheinen und eine kleine Börse mit 20 Pfund lagen hinter dem Rücksitz in seinem Wagen. Wenn Sie so weitermachen, Inspektor, brauchen wir noch ein paar Zellen. Ach, wissen Sie schon, der junge Stringer hat um Entlassung eingegeben. Nein, das habe ich noch nicht gewusst. Ach, schade, das war so ein begabter Bursche, der hätte mich eines Tages glatt ersetzen können. Ich meine, wenn er sich rangehalten hätte. Ne? Na, immerhin, ein Landstreicher, ein Skelett und zwei kleine Gangster. Ich glaube, wir machen Schluss für heute, Barnett. Es ist ja auch schon ganz schön spät, Sir. Spät noch, nicht mal Mitternacht. Und ich muss noch die Überstundenaufstellungen fertig machen. Oh, verdammt. Naja, kein solches Gesicht, mein Junge. Dazu brauche ich Sie nicht. Schieben Sie ab. Aber erinnern Sie mich an die Einsatzbesprechung morgen früh. Morgen ist der 24. Dezember. Wo soll denn das abgelegt werden, Sir? Das soll... Na, verflixt, geben Sie das her. Danach suche ich doch schon überall. Ja, und was haben Sie mir denn da aufgebaut? Das ist die Akte Bennington Bank 1951, Sir. Sie haben doch gestern Abend gesagt... Da muss ich verrückt gewesen sein. Also wann soll ich denn das noch lesen? Frost. Ah ja. Was macht denn unser Skelett? Es war schon tot, nehme ich an. Was? Können Sie das mit Sicherheit sagen? Ja. Okay, dann komme ich vorbei, sobald ich kann. Naja, ein sauberer Tisch vor Weihnachten, das möchten wir doch alle, nicht? Also, ja. Ein Glück kommt selten allein. Es waren keine 25.000 in der Kassette und die war auch nicht erbrochen, sondern mit einem Schlüssel geöffnet worden. Dafür war eine Kugel im Schädel des Skeletts, ein Schuss von hinten. Also auch noch ein 25-jähriger Mordfall. Ja. Nein, also ich finde, ich muss mir jetzt etwas Ungutes antun. Ich werde das Weihnachtsmenü in der Kantine essen. Kommen Sie mit, Barnard, ich lade Sie ein. Bei der Rückkehr vom Mittagessen fanden wir Sergeant Hendlen in Frosts Büro. Hendlen, für drei ist aber kein Platz in der Bude hier, also ab mit Ihnen. Ach, und Ihretwegen habe ich das Weihnachtsessen in der Kantine versäumt. Nichts versäumt, Arthur, das war eine Strafe. Was machen Sie denn morgen? Beryl und ich würden uns freuen, wenn Sie zu uns kämen. Oh, danke, Arthur. Das wäre sehr schön, aber ich habe Dienst. Auch am zweiten Feiertag. Ja, Schweinerei. Nö, nicht so schlimm. Ein paar Besoffene, die Festtagsspeise und Trank auf unseren Korridor kotzen, wie sich's zu Weihnachten gehört, unser verehrter Chef mit Glück und Segenswünschen am Telefon. Na, was will der Mensch mehr? Sie wollten, dass ich mir Ihren Freund Farnham vorknöpfe. In welchem meiner laufenden Fälle spielt der eine Rolle? Der Lehrer. Ach, ja. Mrs. Uphills Sonntagskunde. Und was hatte der zu melden? Er gibt zu, dass er nicht die Wahrheit gesagt hat bezüglich Tee mit Tante. Er war sogar auf dem Weg zum Bahnhof. Wurde aber von einer Dame, platinblond, in Leopardenmantel gekapert. Cynthia Richmond. Mhm. Da sagen Sie nur nicht, die ist wieder im Verkehr. Ja, sieht ganz so aus. Sie hat ihn jedenfalls mit in ihre Wohnung genommen. Zwei Frauen an einem Nachmittag. Alle Achtung. Naja, kein Wunder, dass er es uns nicht gestehen wollte. Dann gehen Sie mal zu Cynthia und lassen Sie sich's bestätigen. Ja, schon geschehen. Er war bis kurz nach sechs bei ihr. Also einer mehr, den wir von der Liste streichen können. Inspektor Frosts Büro? Nein, Sir, ist etwa vor einer halben Stunde weggegangen. Nein, das weiß ich leider nicht. Ja, Sir. Ah, der Kommissar hat eben nach Ihnen gefragt. Ja, ist Ihnen nicht gut, Sir? Im Gegenteil. Bestens, Barnard. Ich habe ein paar kleine gehoben mit Sandy Lane. Der kann nicht genug kriegen von unserem Skelett mit dem Loch im Kopf. Möchten Sie einen Schluck? Ich trinke eigentlich nie, Sir. Oh, was, zu Weihnachten? Geben Sie doch mal die Tassen vom Fenstersims da runter. Na, mal sehen, was das Denton Echo hier gespendet hat. Die alljährliche Bestechungsflasche. Wie immer die billigste Sorte. Naja. So, auch einen. Danke. Bitte. Oh. Ja, unsere Waldläufer sind eben zurückgekommen. Nichts, nicht die geringste Spur. Seit Sonntag wird ein Kind vermisst und die Polizei. Eine Affenschande, eine Affenschande. Mich ein paar Mini-Gauner haben wir gefasst. Aber das Mädchen, das werden wir ebenso wenig finden wie denjenigen, der das Skelett vor 25 Jahren erschossen hat. Na, hier, noch ein. Danke. Naja, nach den Feiertagen ist Inspektor Kall wieder auf dem Posten. Bernhard, dann kommen Sie auf Ihre Rechnung. Der hätte den Fall natürlich in 5 Minuten gelöst. Ist Ihnen klar, dass das Skelett seit 25 Jahren dort begraben lag? Ein Vierteljahrhundert. Sir? Wo habe ich denn meinen Kopf gehabt? Wieso habe ich nicht geschaltet? Woher wusste Martha Wendel von dem Skelett im Hasenbruch? Ihre hellseherischen Kräfte. Die brauchen doch sonst keine 25 Jahre. Barnard, an der Stelle war erst vor kurzem gegraben worden. Das haben wir festgestellt. Ja, jawohl, das ist es. Martha Wendel hat dort gegraben. Die hat das Skelett entdeckt und daher wusste sie's. Aber warum sollte Martha Wendel im Hasenbruch graben? Um eine Leiche zu verscharren, die Leiche eines Kindes. Aber den Ort, den sie sich ausgesucht hatte, weil er versteckt und abseits ist, den hatte sich schon einmal jemand für eine Leiche ausgesucht. Vor 25 Jahren. Sie wissen, warum wir wieder hier sind, Miss Wendel? Ja, hab's schon erwartet. Sie ist am Sonntag gekommen, hat Steine geworfen auf meine Katzen. Und eine hat sie umgebracht. Ja, weiter. Sie hat wohl nicht gedacht, dass sie so schnell laufen kann, aber ich hab sie eingeholt. Ich hab nur noch rot gesehen. Ich hab sie geschüttelt, muss ihr den Kopf angeschlagen haben. Ich weiß es nicht mehr. Ich wollte sie nicht umbringen, nein, wollte ich nicht. Ich wollte ihr nur einen Denkzettel geben und dann wusste ich nicht, wohin mit ihr. Und dann ist mir der Hasenbruch eingefallen, aber als ich anfing zu graben... Da haben Sie ein älteres Grab entdeckt, das wissen wir. Was war dann? Dann habe ich bis zum nächsten Tag gewartet, aber da kamen Ihre Leute in den Wald. Und dann fing es schneien an. Man hätte meine Fußspuren gesehen. Na ja, schon gut. Miss Wendel, was haben Sie mit ihr gemacht? Sie ist da drin. Barnett. Ja, Sir. Meine Katzen. Was wird jetzt aus meinen Katzen? Das interessiert uns nicht. Inspektor! Was ist denn? Großer Gott. Eine Ambulanz, schnell. Sie können Ihren Sternen danken, Miss Wendel, dass Sie das Skelett entdeckt haben. Sie hätten das Mädchen sonst lebendig begraben. Sie war noch am Leben. Kaum, aber doch. In der Intensivstation im Krankenhaus wagten sie keine Prognose, aber wir hielten alle die Daumen. Und auf dem Revier gab's Glückwünsche und großes Hallo und Frosts Whiskyflasche machte die Runde. Von mir schien niemand mehr etwas zu wollen. Also führte ich Hazel, die Polizistin, zum Essen aus. Und nachher waren wir noch bei mir. So, aber jetzt muss ich nach Hause. Oh, aber bleib doch hier. Ach, sei nicht dumm. Warum denn nicht? Weil ich heute mein Spitzennachthemd nicht dabei habe. Oh, verflucht. Ja, Barnard, das ist gut. Ich hab gefürchtet, Sie schlafen schon. Hallo, Hazel. Guten Abend, Inspektor. Sir? Ich hab die Bennington-Akte durchgelesen und ich glaube, ich weiß, wer unser Skelett erschossen hat. Ach. Und es wäre hübsch, dachte ich, noch alles vor dem Fest unter Dach und Fach zu bringen, aber naja, wenn Sie keine Zeit haben. Tja, da oben dann rechts. Ach, solche Tage weiß ich zu schätzen, mein Junge. Aber wenn man schon mal eine Glücksträhne hat, dann packt man besser gleich richtig zu. Ja, das ist das Haus da hinten. Ja, wer wohnt hier? Ein Herr namens Paul. Er lebt schon lange im Ruhestand. Der war 1951 Filialdirektor der Bennington Bank. Er soll gespielt haben. Und der Schlüssel, mit dem die Kassette geöffnet wurde, der dürfte ihm zur Verfügung gestanden haben. Verdacht war nie auf ihn gefallen. Man meinte ja, der Kassierer sei mit dem Geld durchgebrannt. Aber wenn's Mr. Powell war, dann möchte ich jetzt nicht in seiner Haut stecken. Denn der muss längst wissen, dass wir das Skelett ausgegraben haben und dass sein 25 Jahre alter Zeitzünder jeden Moment explodieren kann. Das ist ja eine ziemlich prächtige Behausung, muss allerhand gekostet haben. Wer ist da? Polizei! Bitte, was wünschen Sie, meine Herren? Ich bin Inspektor Frost von der Kriminalpolizei Denton. Mr. Powell, ich habe Ihnen einige Fragen zu stellen. Ja, bitte, Inspektor. Ich habe Ihnen einige Fragen zu stellen über den Mord an Mr. Rupert Farkas am 25. August 1951. Ich verstehe Sie nicht, Inspektor. Gehen Sie! Ach, ist das die Pistole, die Sie damals benutzt haben? Barnett, gehen Sie bitte zum Wagen und geben Sie durch, die sollen eine Streife schicken. Ja. Ja. Na, nun lassen Sie das doch, Mr. Powell. Das ist doch sinnlos. Legen Sie die Waffe weg und wir unterhalten uns. Mr. Powell, ich will doch nur einige Fragen von Ihnen... Au, bitte. Der Mann namens Paul starrte entsetzt auf Frost hinab, der als unordentlicher Haufen im Schnee zu seinen Füßen lag. Barnett? Kommissar. Schon was gehört? Sie operieren gerade. Scheint nicht sehr viel Hoffnung zu bestehen. Schreckliche Geschichte. Ausgerechnet heute. Ja, ja, Sir. Seine Frau ist auch hier gestorben. Er hing sehr an ihr. Ideale Ehe. Absolut ideal. Sie haben ihn kaum gekannt, wie? Nein, Sir, kaum. Erst seit 3 Tagen. Fröhliche Weihnachten. Danke, Schwester. Fröhliche Weihnachten. Rodney David Wingfield, 3 Tage Frost, 2. Teil. Aus dem Englischen von Clemens Badenberg. Mit Hans-Helmut Dieko als Inspektor Jack Frost, Peter Fricke als Constable Clive Barnard und Ulf Wagner, Gerhard Lippert, Rosemarie Seehofer, Hans-Dieter Schwarze, Hans Quest, Rolf Illich, Karl Renard, Gustl Datz, Otto Bolesch, Reinhard Glemnitz, Ingrid Kapelle, Nina Sachtleben, Margot Franken, Helmut Brasch und anderen. Regie Otto Kurt. Produktion Bayerischer Rundfunk 1978.